Als Einführung eines Ragas. Ähnlichem bedienen sich die Wiener Spieler. Tana oder Tanam ist eine Art Prälud. Wiener ist die Sammelbezeichnung aller indischen Lauten. Zu den Wieners gehört die Sitar, die Sarod und auch die echte Laute, die Rudravina. Die Rudravina ist ein Saiteninstrument der nordindischen Klassik. Sie galt vor ca. 200 Jahren als die Königin aller Instrumente der indisch-klassischen Musik. Aber zurück zu der Improvisationsform Tana oder Tanam. Den Raga-Noten fügen die Sänger Syllables hinzu, wie Ta, Nam, Tom, A, Nom, Na und so weiter. Das klingt dann wie Anamdamta, Nomtomta oder Namta. Dieses Klangbild soll in dem Ohr des Zuhörers Nachhallen und Glückseligkeit hervorrufen, Anandam. Auf diesen bedeutsamen Begriff der indischen Philosophie kommen wir in einer eigenen Sendung genauer zu sprechen. Die Gesangsvirtuosen bedienen sich des Tanam in der vorkomponierten Improvisationsform Ragam Tanam Pallavi. Es ist sozusagen eine Komposition innerhalb einer Improvisation oder umgekehrt. Der Tanam wird in mittlerem Tempo interpretiert. Dem Sänger steht es frei, ob er komplizierte Rhythmik-Patterns mit 3, 4, 5, 7 oder 9 Beats hinzufügt. Denn der Tanam selbst ist ohne eigenem Rhythmus Zirkel, ohne Tala. Dazu nochmals der Virtuose G.N. Balasubramaniam mit einem Tanam in der Raga-Form Sahana. Sahana gehört zu der Gruppe der Janya Ragas. Das heißt, Sahana ist eine abgeleitete Raga-Skala aus einem der 72 Hauptragams im Melakartha-System. Man kann Sahana aber nicht wirklich dem Melakartha-System zuordnen. Die Phrasierungen von Sahana weisen Muster auf, die von einer Regel im Melakartha-System abweichen. Sahana besitzt keine streng auf- und absteigende Form. Hören Sie selbst von G.N. Balasubramaniam den Raga Sahana in der Improvisationsform Tanam. Thank you. Wollen wir unsere Sendung beenden, wie wir sie begonnen haben, mit einer kompositorischen Form, aber eine, die auf eine Strukturierung der Improvisationselemente zielt. Nachdem wir die verschiedenen Improvisationsformen in der südindischen Klassik kennengelernt haben, wie Alapana, Kalpanaswaram, Neraval und Tanam, ist die logische Schlussfolgerung, alle Elemente innerhalb einer einzigen Raga-Darbietung zu kombinieren. Dafür gibt es in der südindischen Klassik die kompositorische Form Ragam Tanam Pallavi. Als Bindeglied zwischen Alapana und Tanam wird eine Pallavi-Zeile eingezogen. Sie wird zweimal gesungen. Dann folgt Neraval. Danach folgt wieder Pallavi. Zweimal gesungen in normaler Geschwindigkeit und einmal in halbem Tempo, wieder zweimal in der normalen und viermal in doppelter Geschwindigkeit. Daran schließt sich Kalpanaswaram an. Keine geringere als die Sängerin Diki Patamal präsentiert uns dazu den südindischen Ragam Vajraspati. Es war 1929, als die erst 10-jährige Patamal ihre Darbietung im indischen Radio gab. Noch im Jahre 2000, im Alter von 80, nahm sie das Lied Hey Ram für einen tamilischen Film auf. Patamal war die erste Sängerin als Angehörige der Brahmanenkaste, die öffentlich auftrat, und auch die erste weibliche Sängerin in Indien, die Ragam Tanam Pallavi, die kompositorische Improvisationsform, auf einem Konzert darbot. Am 16. Juli 2009 starb Patamal eines natürlichen Todes. Kurze Zeit später, im April 2010, folgte ihr Ehemann im Alter von 95 Jahren. Wir hören Diki Patamal mit dem Raga Vajraspati aus der CD Carnatic Vocal Volume 2. Sie wurde bei Inreco Records im Jahre 2009 veröffentlicht.